sicher vor, jeden Feind zu schlagen, durch unser Jagen, denn wir sind Sieger von Mut und Humor. Heißt das Leben, sei lieb, sei Jäger und reich mir dein Wünschen zum Kuss. Denn du musst es wissen, wie Sieger küssen, ein Sieger muss sich der Pumpen genuss. Liebes Kind, was hast du für schöne Augen und einen niedlichen großen roten Mund? Warum soll dein Mund dich zu küssen taugen? Den Flieger stellen schon fest in den Mund. Heißt das Mädel, sei lieb, sei Mädel und reich mir dein München zum Kuss. Denn du musst es wissen, die Flieger küssen, ein Flieger muss sich gern pumpen den Mund. Kannst du nicht wehren, denn morgen sind wir schon wieder vogelfrei. Schönsten Traum der Frauen schenkt mir der Traum. Ein deutscher Flieger zerschießt nicht vorbei. Heißt das Mädel, sei lieb, sei Mädel und reicht mir dein München zum Kuss. Denn du musst es wissen, wie Flieger küssen. Ein Flieger muss ist kein Bombenbenuss. Ob Junker, ob Schiff, ob Bunker, zu uns gehört auch der brave schwarze Mann. Kameraden und Krieger sind deutsche Flieger, von denen schauen wir die Jungen mal an.